Доброе утро. Good morning. Я поздравляю вас с четвертым адвентом. Fröhlichen vierten Advent an alle. Lass uns nochmal Gott ehren. Okay, Иисус скоро придет. Jesus kommt bald. Это название нашей серии проповедей, которую мы сейчас говорим. Das ist die Predigtserie, worüber wir jetzt reden, letzte Zeit. Он скоро придет. Er kommt bald. Поэтому надо как-то подготовиться. Deswegen müssen wir uns irgendwie vorbereiten. Да. Рождественское настроение захватило нас, ну, минимум с ноября. Also die Stimmung, die Weihnachtsstimmung hat uns schon mitgenommen, schon seit November vielleicht. Macht mal bitte mein Mikro an. Видите, да? Да? Seht ihr mich? Теперь еще слышите? Jetzt hört ihr mich auch. Мы достали наши рождественские украшения. Wir haben Weihnachtsschmuck rausgeholt für unser Zuhause. Ёлочки, гирлянды. Tannenbaum und Girlanden oder Lichterketten. Haben unsere Häuser schön gemacht. Я смотрю на аватарки, у некоторых так красиво там сфотографировали. Ich schaue mir die Avataren von manchen Menschen, die haben ihre Häuser so schön fotografiert. Мы ждем Иисуса, мы ждем Рождество. Wir warten auf Jesus, wir warten auf Weihnachten. Подарки. Wir warten auf Geschenke. Тоже хорошо, правда? Es ist auch toll. Да, мы приготовились. Wir haben uns schon darauf vorbereitet. Встречать Рождество. Beziehungsweise um Weihnachten zu feiern. Мы с Генри как-то гуляли вот в нашем городке. Wir sind in unserer kleinen Stadt, haben wir mit Henry und ich, wir sind spazieren gegangen. И обнаружили, что, оказывается, не все ждут Рождество. Wir haben festgestellt, dass nicht jeder auf Weihnachten wartet. Некоторые дома не украшены, темные такие. Bei einigen sind die Häuser immer noch nicht geschmückt und die schauen so düster aus. Праздничного настроения. Die haben keine Weihnachtsstimmung. Да, если ты кого-то ожидаешь, то ты готовишься, правда? Wenn du auf jemanden wartest, dann bereitest du dich auch vor, nicht wahr? Иисус скоро придет. Jesus kommt bald. Но если ты его не ждешь, aber wenn du auf ihn nicht wartest, ну зачем тебе эта суета, да? Du denkst dir, ja, wozu brauche ich die ganze Hektik? Если тебе индифферент, зачем тебе готовиться? Wenn dir so egal ist, dann bereitest du dich gar nicht darauf vor. Зачем освящаться? Brauchst dich auch gar nicht mehr zu heiligen, denkst du so? Да, это масло, как у там у пяти дев, помните вы из этой притчи, да? Dieses Lampen, dieses Öl für die Lampen, ihr wisst über die fünf Frauen Bescheid? Да, ну, Jungfrauen. Помните, из этой притчи, помните, Иисус рассказал, aus да? diesem Gleichnis, да. Ja, über diese Зачем fünf Frauen. Тебе это надо, живи свое удовольствие. Du denkst, wozu brauche ich das alles? Ich will jetzt mein Leben genießen. Hm. Знаете, вот я обнаружила, und dann habe ich festgestellt, когда я захожу в интернет, wo ich im Internet nachgrüble, то мне все время попадаются какие-то советчики. Dann stoße ich auf irgendwelche Ratgeber. Да, вот советуют, ну все подряд. Also die raten mir irgendwas Komisches. Как избавиться от боли? Wie ich den Schmerz loswerde? Как правильно питаться? Wie soll ich mich richtig ernähren? Я уж не говорю про COVID. Ich schweige schon von COVID Тут und so weiter. Просто советчиков. Во. Es gibt so viele Ratgeber. Mm-hmm. Ну вот я сегодня как-то так подумала, думаю, ну давайте я тоже дам вам советы. Dann habe ich mir so gedacht, okay, ich gebe euch auch heute ein paar Ratschläge. Ну не отрываться от жизни. Also ich will natürlich auch mit Leben, im Leben so up to date sein. Я надеюсь, у вас с юмором все хорошо. Und ich hoffe, ihr habt yeah? ein gutes Humor. Ой, если у кого-то нет чувства юмора, то тебя, может быть, сегодня вперед ногами вынесут. Oh, wenn jemand keinen guten Humor hat, dann vielleicht wirst du heute rausgetragen hier. Okay. Моя тема сегодня. Mein Thema heute. Пять вредных советов. Fünf böse Ratschläge. Mhm. Вначале прочитаем одно место из Писания. Davor lesen wir noch in der Bibel. Ekklesiaste 11:9. Das ist Prediger 11:9. Веселись, юноша, в юности твоей. Ну, может, все, кто чувствует себя молодыми душой, да? Переведи. Wir lesen jetzt 9. Freut dich nur in deiner Jugend, also all die, die noch im Herzen jung sind. И да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Давай, живи на всю катушку. Also volle Pulle kannst du dein Leben genießen. Живем только один раз. Wir leben ja nur einmal. Но только помни. Aber denke daran, что все это, all das, тайное или явное, ob das sichtbar oder unsichtbar ist, однажды будет открыто, wird es offenbart werden и приведено пред Богом на суд. Und vor Gott sein Gericht gestellt werden. Поэтому, Deswegen, если ты хочешь оттянуться в жизни, wenn du volle Pulle dein Leben genießen willst, если хочешь жить в свое удовольствие без оглядки, wenn du dein Leben richtig so genießen willst und nicht mehr nach hinten zu blicken, то мой тебе первый совет, dann der erste Ratschlag von mir an dich, самый главный, und der wichtigste. Возлюби себя всем сердцем твоим. Liebe dich selbst mit all deinem Herzen. Всей душой твоей. Mit all deiner Seele. Посади свое я на троне. Setze dein Ich auf den Thron. И не обращай внимания на заповеди Божьи. Und beachte oder achte die Gott seine Gebote nicht. Мы прочитаем Матфея 16:24. Wir lesen Matthäus 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, «Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach». Отвергнуть себя, sich verleugnen, это значит отказаться от эгоизма. Das heißt, einen Egoismus abzulegen. Послушайте, ну невозможно же следовать за своими желаниями и за Иисусом. Aber hört mal zu, man kann doch nicht gleichzeitig Jesus nachfolgen und seinen Wünschen nachfolgen. Да и вообще, путь за Иисусом непростой. Und der Weg mit Nachfolge Jesu ist nicht leicht. И собственное «я», оно гораздо привлекательнее креста. Und sein Ich ist natürlich sehr reizbarer als das Kreuz. Да? Да? Stimmt's? И хотя Бог обещал своим детям покровительство, aber der Herr hat ja seinen Schutz für seine Kinder versprochen, обещал защиту и благословение, ja, er hat seinen Segen für uns versprochen, но тогда тебе придется отказаться от своего эго, aber dann musst du dein Ego ablegen. Ведь тогда придется сместить фокус себя на Иисуса, und dann musst du deinen Fokus von sich auf Jesus richten. Ты можешь соединиться с ним. Du kannst eins werden mit ihm. Тогда твое я, чего доброго, может вообще умереть. Und dann ich werde vielleicht sterben. А этого допустить никак нельзя. Und das kann man ja nicht zulassen. К тому же, Und noch зачем mehr? Приобретать весь мир и то, что он может дать для Иисуса? Warum soll ich die ganze Welt gewinnen und all das, was ich Jesus zurückgeben kann? Когда может для себя? Wenn man für sich Ну и что, что оно тебе вредит? Das alles haben kann, egal, dass es mir schadet. Или твоему духу. Oder meinem Geist. Зато все тебе. Aber das Wichtigste ist, dass du das alles bekommst. Для тебя. Für dich hast du Твое. Das. Твое. Das ist alles für dich. Вау. Вау. Вау. Смотрите, Иисус сказал. Und Jesus sagte, что первая, наибольшая заповедь какая? Das erste wichtigste Gebot ist welches? Возлюби Господа Бога твоего. Liebe den Herrn. Всем, всем, всем, всем, что у тебя mit есть. Mit all dem, was du hast. А я вам говорю. Aber ich sage euch. Возлюби себя. Liebe dich selbst. Больше, чем кого-либо. Mehr als alles andere. Но если ты возлюбишь Господа больше, чем себя, aber wenn du Jesus mehr liebst, lieben wirst als dich selbst, тогда все твое внимание переключится на Его желания, dann а не на твои. All deine Aufmerksamkeit wird auf ihn dann hingerichtet, nicht mehr auf dich selbst. И в то время, когда ты в воскресенье мог бы поспать подольше, und dann, wo du am Sonntag ein bisschen länger schlafen könntest, эта любовь к Нему будет побуждать тебя идти в церковь. Aber die Liebe zu Jesus würde dich dann in die Gemeinde bringen. Ты станешь преосмысливать свои ценности. Dann würdest du über deine Werte nachdenken. Оно тебе надо. Brauchst du das? Okay. Ты станешь тратить свое время на чтение Библии. Dann wirst du deine Zeit dahin investieren, dass du in der Bibel liest. Это совершенно однозначно изменит тебя. Und das wird dich auf jeden Fall verändern. Ты можешь потерять интерес к своим старым друзьям. Du könntest dein Interesse zu deinen Freunden verlieren. К развлечениям или греховным страстям. Zu irgendwelchen Sachen, die dich so anreizen oder ja und ins Verderben führen. Это же ужасно. Und das ist schlimm. А если тебе после этого захочется еще поговорить с Богом? Und wenn du auf einmal den Wunsch dann verspürst, dass du mit dem Herrn reden möchtest, да, это же катастрофа для твоего эго. Das wäre doch Katastrophe für dein Ego. Знаешь ли ты? Weißt du eigentlich, что Бог имеет привычку отвечать? Dass Gott auch die Gewohnheit hat, dir zu antworten. Он вообще ужасно общительный. Und ist ja sehr redegewandt. Gesellschaftlich. Я вообще слышала, что он создал нас для общения с собой. Und ich weiß eigentlich, dass auch für uns für sich geschaffen hat, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben. Поэтому даже не пытайся говорить с Богом. Deswegen wage ja nicht, mit dem Herrn zu sprechen. Иначе sonst он сразу начнет изливать на тебя свою любовь. Sonst würde gleich seine Liebe auf dich drauf gießen. Он начнет рассказывать тебе о своих планах, мечтах о тебе. Er würde dann gleich anfangen, seine Pläne über dich zu erzählen. Начнет прикасаться своим Святым Духом. Er würde gleich anfangen, dich mit seinem Heiligen Geist zu berühren. Да ты вообще не сможешь устоять тогда. Und dann würdest du gar nicht mehr stehen bleiben können. Он начнет рассказывать какое-то призвание. Er würde dir über deine Berufung erzählen. И ты откликнешься. Und dann würdest du vielleicht auch ihm entgegenkommen. Ты не устоишь против него. Gehen. Und du würdest gar nicht mehr bestehen bleiben vor ihm. Смерть для твоего я. Und dann wäre es tot für dein Ich. Помни это. Also denke dran. Совет второй. Der zweite Ratschlag. Не обращай внимания на других. Achte niemanden mehr um dich herum. Не пытайся вникать в их проблемы. Und hör auf, in seine Probleme zu reinzudenken. Не помогай им. Und helfe ihnen nicht. Тебя это не касается. Das geht dich gar nichts an. Я должна тебя предупредить. Aber ich muss dich vorwarnen, что если ты начнешь слушать Бога, wenn du anfängst, auf Gott zu hören, вполне возможно, und es wird bestimmt auch so rauskommen, что тебе захочется исполнять еще и вторую заповедь. Dass du dann auf einmal den Wunsch hast, auch das zweite Gebot zu erfüllen. Какая вторая заповедь? Und was ist das zweite Gebot? А, вы не знаете? А, wisst ihr nicht? Молодцы. Oh, das ist gut. Но я вам скажу. Aber ich verrat's euch. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. И это в наш век индивидуализма. Und das in der Zeit des Individualismus. Puh. Oh, yeah. Знаете, у Иисуса есть такая цитата. Wisst, Jesus hat so ein Zitat parat. Вы должны это выучить. Das müsst ihr auf jeden Fall auswendig lernen. Если ты не хочешь, чтобы твое я слетело с трона, wenn du nicht willst, dass dein Ich vom Thron runterkommt, ты должен это знать. Musst du es jetzt wissen. Это называется прививка от нарциссизма. Das heißt die Impfung gegen Narzissmus. Матфея 7:12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Запомнили? Also merkt euch. Давайте вместе прочитаем. Lass uns nochmal zusammenlesen. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Ebenso. Выучите это. Also lernt es auswendig. И не делайте так. Und macht es nicht so. Еще одна пилюля антиэго. Und noch eine Pille gegen Anti-Ego. Ты должен быть вооружен. Du sollst ausgerüstet sein. Поэтому я сегодня тебе это говорю. Deswegen sage ich es dir heute. Галатам 5:25-26. Галатам 5:25-26. Если мы живем духом, то по духу поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Denn, nee, das ist es nicht. Wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Lass uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Библия говорит, und die Bibel sagt, что наши отношения, unsere Einstellung, должны определяться не соперничеством, sollen nicht dadurch bestimmt werden, dass wir immer im Konkurrenzkampf sind. Но служением друг другу. Sondern, dass wir immer einander dienen. Представляете? Stell dir vor, Иисус сказал, Jesus sagte, носите бремена друг друга. Trag die Lasten, von anderen. И таким образом исполните закон Христов. Und so werdet ihr auch das Gesetz Jesu Christi erfüllen. Представляете? Stellt euch vor, носить бремена друг друга. Die Lasten des anderen zu tragen. Бог хочет, чтобы мы замечали нужды друг друга. Jesus möchte auch, dass wir das Anliegen von anderen sehen. Да, чтобы мы носили бремена друг друга. Dass wir die Lasten auch auf sich tragen von anderen. Своих, что ли, бремен мало? Habe ich nicht von meinen schon genug? Не надо никому помогать. Okay, helft keinem. А то еще переживать начнешь. Weil sonst fängst du an, Sorgen Время свое zu machen, терять. Und dann verlierst du nur deine Zeit, помогать там кому-то. Und dann, dass du weiterhin jemandem hilfst. Может, тебе еще даже спасибо не скажет. Und der eine wird dir vielleicht nicht mal danken. А тебе это надо. Brauchst du das? Геморрой, нужен он тебе? Brauchst du diese Kopfschmerzen? Ага. А потом тебе вдруг захочется еще и обидчиков своих простить. Und dann wirst du einmal den Wunsch verspüren, noch sein die dich beleidigt haben, делать ihm zu тебе что-ли нечего? Hast du eh schon nicht genug zu tun? Ну и что, что написано, будете прощать людям их согрешения, Бог будет прощать вам тоже. Es steht zwar geschrieben in der Bibel, also vergib den einem und Gott wird dir auch vergeben. Послушайте, ну ведь обида наша такая сладкая. Aber diese Kränkung oder Beleidigung ist doch so süß. Да. Это же так приятно обсасывать эту обиду. So angenehm, nachzugrübeln über die Beleidigung. Жалеть себя. Mit sich Mitleid zu haben. Никого не замечать. Niemanden mehr zu sehen. Это же так приятно. Oh, das ist doch so schön angenehm. Если ты начнешь прощать своих обидчиков, wenn du anfängst, deinen, die dich beleidigt haben, zu vergeben, ты лишишь себя удовольствия. Dann hast du keinen Spaß mehr dran. Полелеять свою гордость. Also Mitleid mit deinem Stolz zu haben. Пожалеть себя. Mit sich selbst zu bemitleiden. Вот так и знай. Und dann помни об этом. Merke dir eins. Никогда никого не прощай. Vergib niemanden. Послушай меня. Also, hör mir zu. Если ты не послушаешь моих советов, wenn du nicht auf meine Ratschläge hörst, то с тобой может произойти следующее. Dann kann mit dir das Folgende passieren. То, что написано в Матфея, 5 глава, 44-45. Das können wir in Matthäus 44-45 nachlesen. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Слушайте, знаете, почему Иисус говорил людям вот эти слова? Wisst ihr eigentlich, warum Jesus solche Worte zu den Menschen gesagt hat? Он просто хотел, чтобы мы стали похожими на Него. Er wollte, dass wir ihm ähnlich sind. Чтобы мы стали подобными Ему. Dass wir ihm ähnlich oder der gleichen sind. Потому что Он нас такими сотворил. Weil er uns so geschaffen hat. По образу и подобию своему. Nach seinem Vorbild. Но это же катастрофа для твоего эго. Aber das ist doch eine Katastrophe für dein Ego. Но мы же этого не хотим. Wir wollen es doch nicht. Это Бог хочет. Gott will es. Чтобы мы любили ближнего, dass wir unseren Nächsten lieben, потому что Он возлюбил нас, weil er uns lieb gewonnen hat, чтобы мы прощали ближнему, damit wir auch dem Nächsten vergeben, потому что и Бог прощает им наши грехи, weil Gott ihnen auch vergibt, oder и uns чтобы vergibt, мы получали прощение от людей, und damit wir auch die Vergebung von Menschen bekommen, это Бог хочет, das will Gott, чтобы не мы не мстили за себя, dass wir keine Rache ausüben für uns, но любили причиняющих нам зло. Dass wir die lieben, die uns Schmerzen zufügen. Знаете почему? Und wisst ihr warum? Потому что тогда эти люди могут измениться. Weil dann können sich diese Menschen verändern. И они станут из твоих врагов твоими друзьями. Und die werden von deinen Feinden in deine Freunde übergehen. Потому что они могут обратиться к Богу. Weil sie können sich an Gott wenden. И это все может сделать тебя сильнее в этом злом мире. Und das könnte dich nur stark machen, dieser bösen Welt. А тебе это надо? Brauchst du das? Okay. Поэтому, deswegen, дорогие мои, meine Lieben, не любите никого больше себя. Lieb niemanden mehr als sich selbst. Особенно Бога. Vor allem den Herrn. Поняли все, да? Habt ihr verstanden? Okay. Okay. Совет третий. Der dritte Ratschlag. Не переставай сплетничать. Hör auf, nicht zu lästern. Очень важно. Sehr wichtig. Потому что, weil, если ты перестанешь это делать, wenn du aufhörst, sowas zu machen, ты потеряешь весь вкус к жизни. Verlierst du den ganzen Geschmack zum Leben. Твоя жизнь лишится смысла. Dein Leben wird keinen Sinn mehr haben. Уйдут все краски из жизни. Alle Farben des Lebens verschwinden. Да, ну что, что Библия говорит? Ja, ist doch nicht so, wichtig, was die Bibel sagt. 1 Тимофеям 5:13. In Matthäus, 1 Timotheus 5:13. Мы не будем зачитать, wir werden es nicht aufmachen, aber glaubt mir. Да, там написано, что христиане не должны быть болтливы. Da steht geschrieben, dass die Christen nicht zu viel reden sollen. Не должны быть любопытны и говорить того, чего не должно. Sie sollen nicht geschwätzig sein und neugierig sein oder reden, was nicht dazu gehört. Но как же жить? Aber wie soll ich denn weiterleben können? Как же жить? Wie soll ich weiterleben? Так же неинтересно. Das macht keinen Spaß. Да, мы знаем. Ja, wir wissen, что сплетни порождают между христианами разделение. Dass die Lästereien dazu führen, dass die Christen sich teilen. Недоверие, подозрение. Dass sie einander nicht mehr vertrauen können oder Verdacht haben. Но как же интрига? Aber diese Intrige. Должна же быть в жизни интрига. Man soll doch im Leben eine Intrige haben. Да? Ja? Да. Нельзя же жить без интриги. Man kann doch nicht ohne Intrige leben. А может, мы вообще не осуждаем? Aber vielleicht verurteilen wir auch niemanden. Может быть, мы рассуждаем? Vielleicht tun wir uns nur Gedanken drüber machen über diese Menschen. Чтобы другим было неповадно. Damit die anderen... Неповадно было. Ну, dass es den anderen besser geht im Leben. Да. Я вот сейчас вам такую историю расскажу. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Okay. Короче, одна пара. Okay, es gibt so ein Ehepaar oder ein Молодожены. Ein Ehepaar. В общем, у них был кризис отношений. Sie hatten eine Krise in ihrer Beziehung gehabt. Они ругались. Sie haben sich ständig zerstritten. Постоянно ссорились. Sie haben immer Streit gehabt. Могли не разговаривать неделями. Sie konnten wochenlang nicht miteinander reden. И вот они стали думать о разводе. Und dann haben sie schon angefangen, über die Scheidung nachzudenken. Вот этот парень, муж. Und dieser Ehemann. Он не знал, что ему делать. Er wusste nicht mehr weiter. И он решил поговорить об этом с Богом. Und dann hat er sich dazu entschlossen, mit Gott, ja, drüber zu reden. Он стал кричать в небо. Und dann hat er angefangen, zum Himmel zu schreien. Бог, этот брак, это ошибка. Oh Herr, diese Ehe war ein Fehler. Идея развода мне ненавистна. Und diese Entscheidung will ich jetzt doch eingehen. Но я и не могу так дальше жить. Aber ich kann nicht mehr, beziehungsweise die Scheidung will ich nicht, aber ich kann nicht mehr weiterleben. И этот парень не понимал. Aber dieser junge Mann hat nicht verstanden. Да, почему так все происходит? Und er hat nämlich nicht verstanden, warum das so abläuft bei ihm. Его жена, по сути, хороший человек. Seine Ehefrau ist eigentlich eine gute, ein guter Mensch. И он, в принципе, хороший человек. Und er ist auch ein guter Mensch. Но почему они никак не могут построить отношения? Aber warum haben sie keine gute Beziehung? Короче, он сел на пол. Und dann hat er sich auf den Boden hingesetzt. Стал молиться. Er hat angefangen zu beten. Рыдал перед Богом. Er hat sich ausgeheult. И тут ему пришло озарение. Und dann kam er so eine Erleuchtung gehabt. Ты не можешь изменить ее. Du kannst sie nicht verändern. Ты можешь изменить себя. Du kannst dich verändern. Короче, он стал молиться. Dann betete er weiter. И на следующий день, когда он приехал домой с работы, und am nächsten Tag, wo er von der Arbeit zurückkam, он стоял на пороге своего дома, где его ждала холодная жена. Er stand so vor seinem Haus und da wartete die kalte Ehefrau. Да, и ihn. Ему пришло, и он решил, он понял, что ему нужно делать. Und er hat dann verstanden, was er tun muss. Представляете? Stell dir vor. Насколько опасно говорить с Богом по душам. Wie gefährlich es ist, Gott seine Seele auszuschütteln vom Herrn. Он имеет привычку отвечать. Weil er hat die Gewohnheit, auf unsere Gebete zu antworten. И вот этот парень. Und dieser junge Mann. И Бог ему ответил. Er hat gebetet und Gott hat ihm auch geantwortet. Бог ему показал, что ему надо делать. Gott hat ihm auch gezeigt, was er alles tun soll. Утром он просыпается, поворачивается к своей жене. Und am Morgen wacht er so auf und dann dreht er sich zu seiner Frau. Er говорит, как мне сделать твой день лучше? Und er fragt sie, wie soll ich deinen Tag besser machen? Что? Was? Как мне сделать твой день лучше? Und er fragt sie, wie soll ich deinen Tag besser machen? Никак. Никак. Gar nicht. Lass es. Почему ты об этом спрашиваешь? Warum fragst du mich? Потому что я хочу это серьезно знать. Weil ich will es wirklich wissen. Как я могу сделать твой день лучше? Wie kann ich deinen Tag besser machen? Отлично. Ah, toll. Тогда вымой кухню. Dann putz mal die Küche. Ну, может быть, она думала, что он разозлится, да? Sie dachte, er wird sich jetzt verärgern. Скажет, это не моя работа, это женская работа. Oder dann wird er sagen, ja, das ist doch Frauensache. Да, но он просто взял и вымыл кухню. Aber er hat die Küche tatsächlich geputzt. На следующий день он опять спрашивает ее. Am nächsten Tag fragt er sie wieder. Как я могу сделать твой день лучше? Wie kann ich deinen Tag besser gestalten? Она говорит, ну, пойди убери в гараже. Und dann sagt sie, ja, dann räum mal in der Garage auf. И на следующий день, и на следующий день. Und so Tage, Tag für Tag. Он спрашивал, как я могу сделать твой день лучше. Fragt er sie, wie er ihren Tag besser gestalten kann. И вот на второй неделе. Und dann in der zweiten Woche. Когда он ее спросил, как я могу сделать твой день лучше. Wo er sie gefragt hat, wie kann ich deinen Tag besser machen. Она вдруг начала плакать. Hat sie angefangen zu weinen. Er говорит, почему ты спрашиваешь это? Und sie fragt ihn, ja, warum fragst du die ganze Zeit danach? Перестань мне задавать этот вопрос. Hör auf, mir diese Fragen zu stellen. Потому что это я должна тебя об этом спрашивать. Weil ich hätte dich das eigentlich fragen sollen. Я знаю, что со мной нелегко. Ich weiß, dass du es nicht leicht hast mit mir. Я вообще не понимаю, почему ты все еще со мной. Und ich weiß überhaupt nicht, warum du weiterhin noch mit bei mir bleibst. И парень ей ответил. Und der junge Mann antwortete потому ihr, что я люблю тебя. Weil ich dich liebe. И я хочу знать, что я могу для тебя сделать. Und ich möchte auch wirklich wissen, was ich für dich alles besser machen kann. И хочу делать твои дни все лучше и лучше. Ich möchte auch deine Tage besser machen. Она говорит, но это я должна тебя спрашивать. Und sie sagte ihm, aber ich müsste eigentlich das alles dich fragen. Она говорит, дорогая. Und sie sagte, meine Liebe. Я хочу, чтобы ты знала. Ich möchte, dass du weißt, как ты много значишь для меня. Wie wertvoll du für mich bist. Девушка положила свою голову на грудь мужа. Und die junge Frau hat ihren Kopf auf die Schulter vom Ehemann hingelegt. Попросила у него прощения. Sie hat sich bei ihm entschuldigt. И спрашивает. Und sie fragt ihn. Как я могу сделать твой день лучше? Wie kann ich jetzt deinen Tag besser machen? Поаплодируйте, поаплодируйте. Ja, könnt klatschen. Представляете? Aber stellt euch vor. Что ему пришлось пережить? Durch was hat er alles durchgehen müssen? Он смирился. Er hat sich gedemütigt. Перешагнул через свое эго. Er hat, ja, über sein Ego hinausgegangen. В то время, когда он мог так покачать свои права. Wo er eigentlich auf sein Recht bestehen hätte können. Когда он мог указать жене на ее место. Wo er hätte auch auf den Platz von der Frau zeigen können. Когда он мог заставить уважать его, свою жену. Wo er sie dazu zwingen hätte können, ja, ihm Respekt zu zeigen. А он решил спасти свой брак. Aber er hat sich dazu entschieden, die Ehe zu retten. Ценой своей гордости. Also auf Kosten seines Egos. А она-то хороша. Oh, die ist ja aber schlau. Растеклась лужицей. И сидит so nett geworden. Прощение попросила. Hat sich bei ihm entschuldigt. Представляете? Ja, stell dir vor. Не знаю, не знаю. Ich weiß jetzt nicht mehr. Говорят, aber man sagt что so, мужья, которые иногда приносят женам в постель кофе, dass die Ehemänner Die Ehemänner sagen, nein, es sagt, man sagt, wenn die Ehemänner den Kaffee ins Bett seiner Frau bringen, dann gehen sie früher in den Himmel, ins Paradies. Вы только никому не рассказывайте об этом, а то еще кому-то захочется. Sagt es bitte nicht weiter, weil sonst bekommt jemand den Wunsch, das auszuprobieren. Also, третий совет мы уяснили, да? Und den dritten Ratschlag haben wir jetzt. Не переставайте сплетничать. Hört nicht auf zu lästern. Okay. Okay. Совет четвертый. Der vierte Rat. Вы хорошо запоминаете? Merkt es euch? Да? Ja. Okay. Четвертый. Der vierte Rat. Если тебе не удалось сохранить свое «я» на троне, wenn du es nicht geschafft hast, dein Ego auf dem Thron zu behalten, то не вздумай начать радоваться. Dann wage nicht, dich zu freuen. Тебе это не надо. Du brauchst es nicht. Оставайся недовольным. Bleib weiterhin unzufrieden. Это круто. Das ist toll. Скажи круто. Sag toll. Хорошее слово. Das ist ein gutes Wort. Okay. Psalm 15:11. Psalmen 16:11. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Psalm 16:11. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten, ewiglich. Mhm. Послушай меня внимательно. Hör mir bitte jetzt aufmerksam zu. Если ты позволишь Богу направлять тебя, wenn du Gott erlaubst, dich zu führen, zu leiten, если ты начнешь доверять Ему, wenn du anfängst, ihm zu vertrauen, то ты потеряешь контроль над своими проблемами. Dann verlierst du auch deine Kontrolle über deine Probleme. Бог начнет рулить в твоей жизни. Der Herr wird am Ruder sitzen. И ты вообще перестанешь беспокоиться. Und dann wirst du aufhören, dir Gedanken oder dich zu sorgen. Ты станешь всегда радоваться. Dann wirst du anfangen, dich immer zu freuen. Непрестанно молиться. Du wirst dann immer beten. За все благодарить. Für alles danken. Да твои друзья вообще перестанут узнавать тебя. Und deine Freunde werden dich nicht mehr erkennen. Да, была морда кирпичом, а стала улыбка души. Du hattest immer so ein Pokerface gehabt und dann auf einmal lächelst du ständig. Это вообще не круто. Das ist doch nicht toll. Это не круто. Das ist doch nicht toll. Да кто тебя вообще бояться будет? Keiner wird mehr Angst vor dir haben. Да, и если ты вдруг замечаешь, und wenn du dann merkst, что у тебя стало преобладать хорошее настроение, dass du dann doch immer besser, also deine Stimmung gebessert hat, если ты перестал гонять свою жену и детей, wenn du aufgehört hast, Ärger zu machen für deine Ehefrau, für deine Kinder, и в твоем доме звучит больше смех, чем слезы, und es gibt mehr Lachen bei dir zu Hause als Tränen, и тебя никто не боится, und keiner hat mehr Angst vor dir, то это очень, очень, очень плохая тенденция. Dann ist es eine sehr, sehr, sehr schlechte Tendenz. Это значит, das heißt, что ты как эгоист облажался, dass du als Egoist alles verbockt hast. Puh. Быть радостным и счастливым в такое время, also glücklich und Freude zu haben in so einer Zeit, когда весь мир скорбит, wo die ganze Welt trauert. Это позор. Das ist doch eine Schande. Это позор. Das ist doch eine Schande. Когда кругом COVID. Wenn überall COVID ist. Люди возмущены. Die Menschen sind empört. Потому что заставляют прививаться. Weil sie sich impfen lassen müssen. Кругом 2G. Und es gibt überall diese Regeln von 2G. Маски, страх. Und Maskenpflicht und Angst. А ты вздумал радоваться? Willst dich freuen in dieser Zeit. Знаешь что? Weißt du was? Ты своей радостью. Du mit deiner Freude. Людям всю малину испортишь. Willst einfach alles verbocken bei den Menschen. Они alles kaputt machen. Они приготовились скорбеть. Sie wollen doch trauern. А ты им надежду хочешь дать? Und du willst ihnen Hoffnung а ты, schenken. А ты им радость хочешь дать? Und du willst ihnen Freude schenken. Да нельзя этого делать. Man darf es nicht tun. Не отрывайся от общества. Also bleib doch bei dieser Gesellschaft. Будь как все. Sei doch so wie die anderen. Все кричат, и ты кричи. Alle schreien und du schreist auch. Все в депрессии, ты будь в депрессии. Alle sind in Depression, dann bist du auch in Depression. Все боятся, и ты бойся. Alle haben Angst und dann sollst du auch Angst haben. Ишь ты, радоваться вздумал. Ey, was ist jetzt? Bist du jetzt so schlau und willst dich jetzt freuen? Даже не думай. Also wage es bloß nicht. Забудь это. Vergiss es. Совет пятый. Und der fünfte Ratschlag? Не работай над собой. Arbeite nicht an deinem Charakter. И не изменяй свое мышление. Und verändere deine Denkweise nicht. В соответствии с Божьим словом. Was das Wort Gottes sagt. Не делай этого. Mach es nicht. Так, Римлян 12:2 читаем. Also Römer lesen noch 12:2. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Послушай меня. Hör mir bitte zu. Ни в коем случае не слушай советы апостола Павла. Wage es doch bloß nicht, auf den Ratschlag von Paulus zu hören. Потому что все его советы, weil alle seine Ratschläge, они очень вредны для твоего эго. Sind gefährlich für dein Ego. Вот Иисус говорил, und Jesus sagte, что Мы не от всего мира. Wir sind nicht von dieser Welt. Что он избрал нас из этого мира. Dass er uns aus dieser Welt rausgerufen hat. Послушай, ну нельзя же понимать Божье слово буквально. Aber man kann doch nicht Gott sein Wort buchstäblich verstehen. Мы живем в этом мире. Wir leben in dieser Welt. Конечно, он влияет на нас. Natürlich, also der hat Einfluss auf uns. Почему это нам надо выделяться? Warum sollen wir uns jetzt irgendwie besser darstellen Почему wollen? Это нам надо быть другими? Warum sollen wir jetzt auf einmal besser sein oder, ja, als andere? Из какой-то стати? Und warum noch? Слушать много новостей это вредно. Und also Nachrichten sich anzuhören ist schädlich. Ты же должен знать, что творится в мире. Du sollst doch wissen, was alles in der Welt abläuft. Ты подозреваешь, что тебе промывают мозги? Und du hast den Verdacht, dass es eine Gehirnwäsche ist. И ты лишаешься из-за этого покоя мира? Und dann verlierst du deinen Frieden und deine Ruhe. Отбрось эту ересь. Und schmeiß doch weg diese Irrlehre. Наоборот. Andersrum. Пусть телевизор в твоем доме не замолкает. Der Fernseher soll nie aufhören bei dir zu laufen zu Hause. И тогда Und dann, тебе будет о чем поговорить с соседями. Dann wirst du auch immer Gesprächsstoff haben mit deinen Nachbarn. Потому что когда ты будешь рассказывать о своей вере, weil wenn du dann anfängst über deinen Glauben zu erzählen, это может быть не всем интересно. Vielleicht interessiert ja nicht jeder, hat nicht jeder Interesse dran. Но если ты будешь говорить о ковиде, aber wenn du dann anfängst über Covid zu sprechen, о прививках, über Impfungen, о чипах, über Chips, о про конец света, oder Ende der Welt, вот это всем интересно. Das, da hat jeder Interesse это dran. Да, это актуально. Das ist sehr aktuell. Mhm. Если ты перестанешь Wenn du aufhörst, смотреть постоянно новости, Nachrichten anzuschauen, и ты станешь больше читать Библию, und du fängst an, mehr in der Bibel zu lesen, и общаться с Богом, und mehr Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, ты начнешь верить в Божье обетование, fängst dann an, mehr an Gott seine Verheißungen zu glauben, и твоя вера станет действующей, und deine Glaube wird wirksam. А этого делать нельзя. Und das darf man ja nicht machen. Это нельзя допустить. Das kann man doch nicht zulassen. Потому что ты изменишься. Weil dann würdest du dich selbst verändern. Ты потеряешь свое истинное я. Dann verlierst du dein Ich. Свое эго. Dein Ego. Ты станешь счастливым. Du wirst einem glücklichen Menschen. А тебе это надо? Brauchst du das? Окей, дорогие. Okay, meine Lieben. Но если серьезно. Aber wenn ich jetzt ernst Вот эти все вредные советы, которые All я diese говорила, bösen Ratschläge, worüber ich jetzt gesprochen они habe, действительно вредны для твоего духа. Die sind wirklich schädlich für deinen Geist. Вы меня поняли, да? Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Не делай так, как я Mach сказала. Es nicht so, wie ich es euch gerade erzählt habe. И тогда твой дух будет крепким. Dann wird dein Geist stark bleiben. Тогда ты научишься побеждать. Dann wirst du es schaffen zu siegen. И ты будешь распространять вокруг себя божественное влияние. Dann wirst du um dich herum, ja, Gott seinen Einfluss ausüben können. И никогда не забывай. Und vergiss auch nie, для кого ты живешь, für wen du lebst, что твой любящий и могущественный Господь, dass dein allmächtiger Vater, он всегда Gott, на твоей стороне, ist immer auf deiner Seite. Amen. Никогда не забывай, что он сделал для тебя. Vergiss auch nie, was er alles für dich getan hat. Делает для тебя каждый день. Und er macht es immer noch jeden Tag für uns. И не забывай свое призвание. Und vergiss auch deine Berufung nicht. А наше призвание какое? Und was ist unsere Berufung? Какое у нас призвание? Welche Berufung haben wir? Светить. Zu leuchten. Светить в этом темном мире. Zu leuchten, dieser dunklen Welt. Дарить надежду там, где ее нету. Hoffnung dahin zu bringen, wo es keine Hoffnung там, mehr gibt. Там, где страх. Dort, wo Angst ist. Говорить людям, не бойтесь. Menschen in ihr Leben reinzusprechen. Habt keine Angst. Говори тогда, Господь любит тебя. Sagt ihnen, der Herr liebt sie. Не бойтесь. Habt keine Angst. Придите к нему все труждающиеся, обремененные. Geht zu ihm alle, die beladen sind. Die И он успокоит вас. Und wird euch Ruhe schenken. И найдете покой душам вашим. Ihr werdet auch Ruhe für eure Seelen finden. Поэтому пусть Господь Deswegen, der Herr, наполнит тебя радостью в эти предрождественские дни. Soll dich mit Freude erfüllen, diese Vorweihnachtszeit. Любовью своей. Mit seiner Liebe. Распространяй его благоухание. Verbreite sein Wohlgeruch. Давайте мы встанем и помолимся. Lasst jetzt aufstehen und beten. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Мы никогда не перестанем благодарить Тебя. Wir werden nie aufhören, dir zu danken. Мы никогда не перестанем восхищаться Тобою. Wir werden nie aufhören, dich zu bewundern. Ты самый великий. Du bist der Allmächtigste. Ты бесконечный. Du bist der Endlose. Любовь Твоя так велика. Deine Liebe ist so groß. Мы просто купаемся в Твоей любви. Wir baden uns in deiner Liebe. И мы глубоко склоняемся пред Тобою. Wir beugen uns tief vor dir. В своих сердцах. In unseren Herzen. И мы верим, Господь. Wir glauben auch. В силу Твоего слова. In Kraft deines Wortes. В силу Твоих обетований. Wir glauben an die Kraft deiner Verheißung. Мы верим в силу Твоей крови. Wir glauben an die Kraft deines Blutes. Что Ты сегодня совершаешь Твои дела. Dass du heute noch wirst. Что Ты сегодня спасаешь людей. Dass du heute noch Menschen rettest. Что Ты сегодня изменяешь людей. Dass du heute noch die Menschen veränderst. Ты принес там надежду. Du hast uns die Hoffnung gebracht. И мы хотим, Господь, служить этим дальше другим людям. Und wir wollen damit auch den Menschen dienen, которые weiterhin. Не имеют эту надежду. Diese Menschen, die diese Hoffnung nicht которые haben. Не имеют эту веру. Die diesen Glauben nicht haben. Господь, помажь нас Твоим Святым Духом. Salbe uns, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Твое божественное влияние. Gib uns deine göttliche Wirkung oder крепкую Einfluss веру und festen Glauben. Благослови нас, Господь. Segne uns, Herr. И дай нам, Господь, познать Твою любовь. Erlaube uns, deine Liebe zu erkennen. Что есть глубина, высота и широта. Was die Höhe, Breite und Tiefe deiner Liebe ist. В Твоей любви. Und in deiner Liebe. В Твоих объятиях. In deiner Umarmung. Чтобы нам крепко держаться Твоих заповедей. Dass wir uns festhalten an deinen Geboten. Любить Тебя всем своим сердцем. Dass wir dich lieben mit ganzem Herzen. Любить людей так, как Ты возлюбил их. Dass wir die Menschen lieben, wie du sie liebst. И никогда не уставать делать добро. Dass wir auch niemals müde werden, gute Sachen zu tun. Мы поклоняемся Тебе. Wir beten dich an. Мы посвящаемся Тебе. Wir geben uns dir hin. Спасибо, Господь, wir danken dir, что Ты есть в нашей жизни. Dass wir dich in unserem Leben haben. Аминь. Amen. Воздаем большую славу. Eine große Ehre. Аминь.